SWR 2 Musikpassagen. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Oh no! Schrei zurück, der scheußliche Klang als soziale Kampfansage von Frank Zappa bis Punk. Und dazu begrüßt Sie im Mikrofon Harry Lachner. Ein Klaps auf den Po, ein erster Schrei. All jene, die das Leben nicht als Gabe der Beglückung begreifen, könnten dieses Geburtstrauma als eine erste Äußerung des Nicht-Einverständnisses betrachten. Geworfen in eine Situation, die man nicht gewollt hat. Der Schrei bezeichnet Schmerz, Wut, Trauer, Verzweiflung, Jubel und ist auch ein Zeichen des Widerstandes, einer versuchten oder auch gelungenen Befreiung des Ich. Heavy, so is my John Lennon, Cold Turkey, ein Song über die Schmerzen des kalten Drogenentzugs. Er nannte sie Primärtherapie, aber hierzulande wurde die Idee des amerikanischen Psychologen Arthur Janov zwischen den 70er und 80er Jahren als Urschreitherapie populär. Dabei sollen, verkürzt gesagt, frühkindlicher Schmerz oder ein frühes Trauma sich durch den Schrei einen Weg nach außen bahnen. John Lennon gehörte einige Zeit lange zu Janovs Patienten und auf dem ersten Album seiner Plastic Ono Band griff er mehrfach zur direkten Äußerungsform des Schmerzes. Der Schrei als das Ungekünstelte schlechthin, als ungeformte und damit unkorrumpierte Direktheit, so als spreche der Körper selbst, ohne die Hilfe der Sprache, ohne die Formeln der Bedeutung. Ein Moment der Raserei, des Kontrollverlustes, eine innere Gewalt, für die es keine Worte gibt. Ein Schrei steht am Anfang und am Ende der Sprache. Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Schluss mit dem Gottesgericht von Antonin Artaud in einem Remix. Die ursprüngliche Aufnahme stammt aus dem Jahr 1947. In seinem Entwurf eines Theaters der Grausamkeit schrieb der französische Dichter Artaud, dass die Schreie um ihrer Schwingungsqualität willen ausgewählt werden sollen. Nichts wirkt auf den Körper des Zuschauers und in diesem Fall des Hörers so ungefiltert direkt wie der Schrei. Er evoziert Bilder des eigenen Schmerzes, eigener Traumata und Erfahrungen. Der Schrei besitzt eine Kraft, der man sich nur schwer entziehen kann. Edvard Munchs Versuch, 1910 den Schrei als Bild darzustellen, markiert für viele Kunstkritiker den Beginn des Expressionismus. Ausdruckskunst, ein Bruch mit den bisherigen Formen bildnerischer Gestaltung. Und in der expressionistischen Literatur begleitete der Schrei das O-Mensch-Pathos. Alles schien sich in einzelne Splitter aufzulösen. Die Sprache, die Bedeutung, das Sicherungssystem der Formeln. Ein Ausschnitt aus Alban Bergs Lulu Suite. Der Todesschrei. Ausgehend von dem gleichnamigen Werk von Karl Rosenkranz aus dem Jahr 1853 sprach man von einer Ästhetik des Hässlichen, wenn es beispielsweise um die frühen Morg-Gedichte von Gottfried Benn ging. Eine Gedichtsammlung, die exemplarisch für den Expressionismus steht. Benn inszeniert zuweilen geradezu lakonisch den Blick auf das Schockierende des Lebens, eine Öffnung hin auf jene Phänomene, wo Ekel und Lust sich zusammenfinden. Hier wird eine Abkehr von den bisherigen Idealen der bürgerlichen Ästhetik vollzogen. Das Gute, Wahre und Schöne hatte ausgedient, weil das Wahre alles andere als schön ist. Später sollte Theodor V. Adorno in seiner ästhetischen Theorie fordern, die Kunst müsse sich das als hässlich Verfemte zu ihrer Sache machen, um die Hässlichkeiten der Welt zu denunzieren. Der deformierte Klang einer Gitarre, die Bilder von Flugzeugen und Bombenexplosionen beschwört. Beim Woodstock Festival 1968 deformierte Jimi Hendrix die amerikanische Nationalhymne, mitten in der Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg. Es ist jener hässliche Klang, der das Pathos des Originals ad absurdum führt, der den Nationalstolz mit seiner hässlichsten Seite konfrontiert. ein Schreien des Instruments, eine Qual der Klänge. Der Schrei, der dieser Sendung den Titel gab, wird hier nicht nur wörtlich, sondern eher metaphorisch gebraucht. Stellvertretend für all jene Klänge, die Widerstand bedeuten, die Widerstände provozieren. Das sind jene plötzlich hereinbrechenden Dissonanzen, die das harmonische Gefüge aufbrechen. Es sind die instrumentalen und maschinellen, hässlichen Töne, die verstören und aufrütteln wollen. Left, right. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Kein Akkord ist hässlich genug, um all die Scheußlichkeiten zu kommentieren, die die Regierung in unserem Namen verübt, sagte Frank Zappa in einer Zeit, die vom Vietnamkrieg, von Watergate, Studentenaufständen und von der Ermordung von Demonstranten und Bürgerrechtlern geprägt war. Susie? Yes. Susie Cream Cheese? Yes. This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you? What? Susie Cream Cheese, honey, what's got into ya? Thank you. Frank Zappa war früh schon ein Bewunderer des Komponisten Edgar Varèse. Der schrieb einmal: Ich wurde eine Art teuflischer Parsifal, nicht auf der Suche nach dem heiligen Gral, sondern nach der Bombe, die das musikalische Universum sprengen könnte, um alle Klänge durch die Trümmer hereinzulassen, die man bis heute Geräusche genannt hat. Und an anderer Stelle sagt er: In der Tat wurde alles Neue in der Musik, wo immer es zunächst auf widerspenstig konditionierte Ohren stieß, stets Lärm genannt. Aber was ist Musik denn letztendlich anderes als organisierter Lärm? Ein Komponist ist wie jeder Künstler ein Organisator disparater Elemente. Subjektiv gesehen ist Lärm jeder Klang, den man nicht mag. Soweit Edgar Varèse. Auf seinem ersten Album Freak Out zitiert Frank Zappa 1966 den Komponisten auf der Plattenhülle. Für die Rockwelt war es ein Novum, wie hier eine imaginäre Linie zur zeitgenössischen Musik gezogen wurde. Und diese Verknüpfung hatte in erster Linie mit dem Klang zu tun, mit der Form bzw. ihrer Auflösung. Denn Frank Zappa war klar, dass Gesellschaftskritik und Widerstand sich nicht in feiner Wortwahl allein erschöpfen konnte. Er stellte sich quer zu seiner Generation, die noch dem Ideal des Protestsongs nachhing. Sorgsam gebaute Lieder im bekannten und abgedroschenen Schema, am besten zur einfachen, lagerfeuertauglichen Gitarrenbegleitung. Wen sollte das schon wirklich berühren oder gar angreifen? Da schien die dissonante Collage schon tauglicher, wie sie die Residents 1977 veröffentlichten. Eine Abrechnung mit den Pfleglichkeiten des 60er und 70er Jahre Pop, der sich trotz eigener Behauptungen so schön in das Vermarktungssystem einpassen ließ. Frank Zappas Diktum vom hässlichen Klang als Ausdruck des Widerstandes wandelte eine junge, zukunftslose Generation Mitte der 70er Jahre in eine eher hemdsärmelige Ästhetik des Hässlichen um, die sämtliche überkommenen Wertvorstellungen zu verkehren versuchte. Punk als musikalisches und vor allem soziales Phänomen war ebenso eine Auflehnung gegen Normierungsstrategien wie auch ein zum Scheitern verurteilter Versuch, das alte Versprechen der Popmusik als Zeichen einer aufbegehrenden Jugend wieder neu zu beleben. Die Dead Kennedys mit California über alles aus der Spätphase des Punk mit einem mittlerweile selbstverständlichen verzerrten Gitarrenklang. Dessen Ursprung liegt übrigens in den 50er Jahren, als dem amerikanischen Gitarristen Johnny Burnett bei den Aufnahmen zu The Train Kept A-Rolling die Membran seines Verstärkers einriss. Aber dieser einst als schmutzig bezeichnete Klang ist seit den 60er Jahren ein ganz selbstverständliches Attribut, dem über den massierten Einsatz diverser Effektgeräte, dem Spiel mit der Rückkopplung, immer weitere Facetten erwuchsen. Kaum jemand beherrschte die Kunst der Rückkopplung so wie Jimi Hendrix. Sie diente dazu, den Klangraum zu weiten. Bei der Band Velvet Underground dagegen nutzte der Gitarrist Lou Reed den Klang, das Feedback, dazu, den Song aufzubrechen. Das Stück I Heard You Call My Name beginnt unvermittelt, als sei die Passage aus einer Aufnahme herausgeschnitten, ohne Einführung, ohne Vergangenheit. Wie ein Schlag ins Gesicht. Danach setzt Lou Reed alles daran, gegen den Song anzuspielen, als lege er all seine destruktive Energie in sein absichtsvoll kunstloses Spiel, als wolle er den dominanten, einfachen Rhythmus zum Verschwinden bringen. Besonders, wenn er zum zweiten Mal ansetzt. Ein Amphetamin-Delirium. Got my eyes wide open. It's just a was on people Monday. Got my eyeballs on my knees. I take a walk in. I rap for hours with Mad Mary Williams. Search and never understood a word from me because I know that you cares about me. I heard you call my name. I heard you call my name. And I know you're long dead and gone. I ride for hours with a man named Williams. Grace never understood a word from me. Oh, I know she cares about me. I heard her call my name and work it in now. I said it, she's a long dead gone. I Heard You Call My Name, aufgenommen 1967. Was aber konnte 10 Jahre später eine Jugendbewegung wie Punk dem noch entgegensetzen? Im reinen Klang hatten sie so gut wie nichts zu bieten. Ein wenig wurde die Geschwindigkeit der Stücke heraufgesetzt. Man pflegte Feindbilder. Zum einen, und das war das Bedeutendste, waren es die etablierten Bombastbands wie Pink Floyd oder Yes, die allesamt einen Kunstanspruch wie im Bauchladen vor sich hertrugen. Immer perfekter produziert, immer ausufernder. Technologisch aufgeplusterte alte Hippie-Sehnsüchte waren es, die sich hier im Gewand des Hochmodernen und Hypergestylten austoben durften. Punk setzte diesem Perfektionismusanspruch den bekennerhaften Dilettantismus entgegen. Der wollte, konnte, irgendwie. Punk bedeutete auch, wieder jede Art der Ausuferung zu arbeiten. Keine elendlangen Soli mehr, Verknappung, Konzentration auf das Wesentliche. Ein Statement in 1,5 bis 2,5 Minuten, ein Geschwindigkeitsrausch, ein Moment der Verstörung, der einfach an einem vorbeizufliegen schien. 1, 2, 3, 4! Yeah. Wire mit Mr. Suit. Das war es schon, was Punk an Klängen zu bieten hatte. Der Gestus des Rüpelhaften, des aggressiven Underdogs, die Mode der Zerschlissenheit, waren Provokation genug, den Soundtrack zu einer Jugendbewegung zu schaffen. Aber just dieser Gestus des Rauschhaften und die Verdichtung strahlte auf Stilrichtungen ab, die mit Punk im Grunde nichts zu schaffen hatten, zum Beispiel das Genre des Heavy Metal und seine Vorformen. Wo Bands wie Led Zeppelin den Weg bereitet hatten und sich dabei im Gestrüpp nicht enden wollender Gitarrensoli verloren, griffen etwa Napalm Death zwar den Klang auf, aber mit einer auf reine Konfrontation ausgerichteten Absicht, wie in dem 5-Sekunden-Stück Dead. Aber es ging auch noch länger, 35 Sekunden. Sogenannter Lärm ist weit mehr als nur das große Nein. Er ist eine tönende Materialballung, aus der sich vielfältige und differenzierte Bedeutungen gewinnen lassen. So wie der Futurismus literarisch seine Spuren auch im Expressionismus hinterlassen hatte, so wirkte er musikalisch auf Komponisten wie Edgar Varèse und all jene aus dem Fach der Musik konkret, denen jedes Geräusch Gegenstand einer kompositorischen Materialerkundung wurde. Als sich Anfang der 80er Jahre die Band Einstürzende Neubauten in Berlin zusammenfand, galt auch ihr Interesse dem Material, nicht der standardisierten Songform, die die Punks noch am Leben hielten. Einzählen, drei Akkorde und Abgang. Das Interesse der Neubauten aber lag im Geräusch, aus musikfremdem Instrumentarium, wenn man es mal so nennen möchte, eine Form gestalten. Eine Form, die sich dieses Material selbst sucht. Bohrmaschinen, Steine, Stahlplatten, Fundstücke aus den Hinterhöfen der Verschrottungsgesellschaft, Überbleibsel aus dem Produktions- und Konsumprozess. Thank you. hören mit Schmerzen die einstürzenden Neubauten 1981. Eine Art, sich radikal gegen die Kultur und ihre Industrie zu stellen. Eine offene Form, fast improvisiert. Eine Intensität der Geräusche, die in ihrer Fremdheit in einem Musikkontext nicht so vereinnehmbar war, wie es Punk letztlich ganz schnell wurde. Denn darin lag ja die Krux. In der Aneignung des alten Songschemas entsprach Punk letztendlich auch den Anforderungen, die die Plattenindustrie stellen konnte. Viele der Bands hatten damit Erfolg, allen voran die Sex Pistols, deren Manager und Mentor ganz genau den Marketingwert des Schocks und der vorgeblichen Grenzverletzung kannte. Und dieses Marketingwissen auch dann ganz speziell gezielt einsetzte. Mit Hitparadenerfolg natürlich. Right. Anarchy in the UK, die Sex Pistols. Aber bei aller Mode, die die Selbstinszenierung dieser Band abstrahlte, bewirkte Punk doch eine leichte Veränderung. Die Akzeptanz des rohen Klangs wuchs mit der Zeit. War der Perfektionsanspruch einmal über Bord geworfen, konnte sich der Blick wieder auf andere Dinge fokussieren. Auf die spezifische Originalität einer neuen Band, auf Strukturen und Modelle, die aus dem Rahmen des Vorhersehbaren fielen. In der Folge gab es in der anspruchsvollen populären Musik eine große Anzahl von Bands, die vielleicht nur kurzzeitig ins Blickfeld der Aufmerksamkeit rückten, die aber eine Lust am Experiment, eine lockere Betrachtungsweise der Spielregeln vorführten. Punk hatte der Popmusik nicht seine Unschuld zurückgegeben, falls sie die überhaupt jemals besessen hatte, aber eine gewisse Naivität, eine Verspieltheit, eine produktive Respektlosigkeit gegenüber anderen Musikformen. Dennoch ist der Song Brown Shoes Don't Make It von Frank Zappa bis heute der schärfste Angriff auf das bürgerliche Selbstverständnis. In der Art und Weise, wie hier mit Formen gespielt wird, wie Zitate eingebaut werden, die die Hochkultur persiflieren. Zappa hatte keinen unreflektierten Schrei nötig, der sich bei endlosen Wiederholungen doch nur in der Wirkung abschwächt. Bei ihm ist alles Reflexion, kühl durchdacht, ausgefeilt komponiert. Summer, be a loyal plastic robot for a world that doesn't care. Pilot every ugly, shine on your shoes and cut your hair. Be a jerk, go to work. Be a jerk, go to work. Be a jerk, go to work. Be a jerk, go to work. Do your job and do it right. Nice and warm. TV tonight. Do you love it? Do you hate it? There it is, the way you made it. Why? She's nasty, only 13, and she knows how to nasty. She's a dirty young man, corrupted, well-loaded. Well, she's working today, and right here she gets loaded. If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? Smother my daughter in chocolate syrup. Strap her on again. Oh, baby. Smother that girl in chocolate syrup. Strap her on again. She's a teenage baby and she turns me off. I'd like to make her do a nasty on the White House lawn. Gonna smother my daughter in chocolate syrup. And boogie till the cows come home. Time to go home. Madge is on the phone. Gotta meet the gurneys and a dozen gray attorneys. TV dinner by the pool. I'm so glad I finished school. Frank Zappa, Brown Shoes Don't Make It aus dem Album Absolutely Free aus dem Jahr 1967. Damit sind wir am Ende dieser Bemerkungen über den Schrei als schrilles Zeichen, kein Bestandteil zu sein. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Harry Lachner. Tauschen mein Schlag, mein Herzschlag.